Book 2 39 Autopanne تعطل السيارة Wo ist die nächste Tankstelle? أين توجد أقرب محطة وقود؟ Ich habe einen Platten. معي عجل مبنشر. Können Sie das Rad wechseln? هل يمكنك تغيير الإطار؟ Ich brauche ein paar Liter Diesel. أحتاج عدة لترات ديزل. Ich habe kein Benzin mehr. ليس معي بنزين بالمرة. Haben Sie einen Reservekanister? هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Wo kann ich telefonieren? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Ich brauche einen Abschleppdienst. أحتاج لخدمة سحب السيارة. Ich suche eine Werkstatt. أبحث عن كراج تصليح. Es ist ein Unfall passiert. لقد وقع حادث سيارة. Wo ist das nächste Telefon? أين يوجد أقرب تليفون؟ Haben Sie ein Handy bei sich? هل معك جوال خلوي؟ Wir brauchen Hilfe. نحتاج إلى مساعدة. Rufen Sie einen Arzt. اتصل بطبيب. Rufen Sie die Polizei. اتصل بالشرطة. Ihre Papiere bitte. رخصك من فضلك. Ihren Führerschein bitte. رخصك القيادة من فضلك. Ihren Kfz-Schein bitte. رخصة السيارة من فضلك.